Ja, bitte. Das war besser. Danke für die Tschüss. Fühlen Sie sich doch. Ja. Auch die Frau hat mir heute nur einen Tanz gemacht, eben als ich abgeholt wurde. Ich bin nämlich so schlecht, aber ich habe zwei andere Damen, die anderen ja. Frauen, die bestimmt genau das Gegenteil sagen. Ich hatte sie nur gefragt, könnten Sie mir wohl bitte die Tropfen besorgen? Ja. Ich habe solch einen Unterdruck. Ja. Und das hat sie doch nicht gebraucht. Nein, jetzt liegen sie hier drin. Ja. Und der Sanitäter hatte mir zwar Pillen für meine Damengeschichte gegeben, ja. Ich war. Die habe ich bekommen, aber die Tropfen, ja. Ich habe nur 90 Blutdruck. Und dazu hatte ich einen fürchterlichen Durchfall. Ich habe seit zwei Tagen nichts essen können. Nicht? Und die anderen Frauen, die sind so reizend zu mir. Die haben gesorgt, dass ich mir die baden durfte, dass ich mir die Haare waschen durfte. Und das sah jetzt diese Böse heute Morgen. Und wie sehen sie aus? Wie soll ich aussehen? Das sieht man ja, dass die Haare nur aufgedreht sind. Die eine hat mir von sich die Dinger mitgebracht zum Aufdrehen, ohne dass ich darum bat. Und die ist so böse, sie glauben, jetzt hat sie so ein Geschrei gemacht heute Morgen. Ich bin nämlich so schlecht, sie wollte sich beschweren. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich bin vollkommen down, Herr Rechtsanwalt. Weil ich nicht gegessen habe. Auch Geschichten hat das gegessen, das macht natürlich nichts, kenne ich. Furchtbar. Kennst du ja auch von mir. Es ist furchtbar und in dieser kleinen Zelle steht eine Toilette und ich kann nicht, das Fenster ist offen. Ich bitte nur, dass mal eben Durchzug gemacht wird. Nein, die beiden anderen haben es ja gemacht und die haben es ja erkannt. Die sagten ja, das geht ja, ist ja menschenunwürdig. Dazu wieder die Tür, genau. Ich bin da heißen dabei. Sie können sich mal rausgemacht, nicht? Ich habe immer Schwierigkeiten gegeben. Wie? Es wird immer wieder schwierig. Ich habe keine Ahnung, kannst du nicht mehr. Es hat sich jedenfalls die ganze Welt gegen mich verschworen. So, also dann können wir weiterfahren. Das war bisher nur eine Vernehmung zur Person. Das war eine Frage bei dem Umzug nach München. Wie gesagt, eine Fragesteller, wäre es möglich, wenn Sie liebenswürdig diese Tropfen, die Frau Brüne weiß, mal durch den Arzt prüfen lassen, ob das sieht? Das wäre nett. Ich kann verständlich, da kommen Sie meist bei Herrn Harafand, wird der Arzt. Ist ja liebenswürdig. Vielen Dank. Wieder ohne Arzt gebe ich die Tropfen. Nein, das ist verständlich, natürlich nicht. Danke vielmals. Das ist ja nun also, wie ging es denn? Also meine Brüder kannten Dr. Braun nicht. Er hat ihnen einmal geschrieben, sie möchten sich mehr um die alte Mutter bemühen und das nicht alles der Schwester und die 600 Kilometer weit in München wohnte überlassen. Und man, ja. Die alte Frau brauchte was zur Zerstreuung, ja. Vollkommen. Sonst würde sie sterben. Ja, also das... sie fragten mich, ob wir Brüder kannten. Und also... Haben Sie da in dem Haus mit Hasen sehr oft Gesellschaft und wie kamen Sie mit Brüne zusammen? Lothar Brüne lernte ich kennen anlässlich eines Besuchs in einem Eiszelt mit Hans Kossi zusammen und Silvia und Maxi, ein Gastspiel von Maxi und Ernst Bayer. Am Lehnbachplatz war damals ein Zelt und da liefen die Schlittschuhe. Und wann war das? Wann war das? Das war 52. 1. November 52, weiß ich sogar. Und wie ging das dann weiter? 1. November 52 und Lothar Brüne regte an, dass man sich abends sähe und man ging ins Luitpold und Cognac trinken. Und Brüne gab einige Runden Cognac. Und Hans Kossi musste sich verabschieden, um 7:15, weil er um 7:30 auftreten musste. Und ich fuhr mit dem Kind nach Hause, brachte es ins Bett und man traf sich dann im Hause Lothar Brüne abends wieder. Und Hans Kossi kam auch nach der Vorstellung dazu. Und an diesem ominösen Abend hat Lothar Brüne geäußert, dass er mich unbedingt heiraten wollte. Das wievielte Mal haben Sie an diesem Abend Brüne gesehen? Das erste Mal. Es war der erste Tag. Der erste Tag. Nachmittags beim Eislaufen und dann abends. Also Brüne hat Ihnen da sozusagen einen Heiratsantrag gemacht. Und was sagten Sie darauf? Also denn zu diesem Mann geht, der dort der Tür bestand, das war Hans Kossi. Hans Kurs ist 14 Jahre jünger. Nun ja, das ist nicht das alles, das ist furchtbar. Und wann haben Sie mit Brüne die Ehe gebrochen? Mit Brüne die Ehe gebrochen? Die Ehe ist überhaupt nicht gebrochen worden. Haben Sie eine Ausnahmegenehmigung bekommen? Mit der Frage? Darf ich mal eben getroffen sagen? Ja, was ist mit dem? Ja, haben Sie einen Herzmus? Ja, ich habe so Unterdruck. Ja, das ist Valeriana und der... Also ist das nicht sehr... Nein, nein, also die Vernehmungsfähigkeit ist dadurch nicht herabgesetzt. Nein, das ist gut. Ja? Ja, ich brauche sie nur. Ohne diese Tropfen finde ich mich sehr, sehr schön. Ja, das glaube ich schon. Also da hat sie sonst das... Hier, die beiden sind noch bei ihren Effekten. Ja. Das eine ist ein Mittel gegen Stuhlverstopfung und das andere ist so... Valeriana. Ach so. Das Gleiche. Ich hoffe, dass das selbe drin ist. Ja, bitte schauen Sie mal. Ich muss es täglich 23 Tropfen soll ich nehmen. Und ich seit Dienstag. Bitte mal reden. Natürlich, ja. Ich habe ganz, vielleicht interessieren Sie sich für meinen Puls. Ich habe höchstens 60 Puls. 55. Ja, wie alt sind Sie? 51, ja. 51, nein. Nichts dagegen. Die Vernehmungsfähigkeit ist durch beide ja nicht herabgesetzt. Also, ja, was anderes, also das würde ich Ihnen jetzt nicht geben. Da ist Barbitursäure drin. So, das dürfen Sie nicht nehmen. Gell? Das sind alles Mittel, die Herr Dr. Braun hier verordnet. Wollen Sie, das ist eure Wahlgegnerin, was ich weiß. Das, was da der Inhalt dieses Präparats, da kann ich Sie nicht umgehen. Ja, das wäre an sich nicht so. Also, diese Name, bitte schön, das müsste dann nachher sprechen. Urmedizinalrat Dr. Hermannsdorfer, städtisches Gesundheitsamt. 50 Jahre. Wieder verwandt und verschrieben. Darf ich mir den eben die mal nehmen? Bitte. Geht's her? Das ist 19. Ich schon. Haben schon lange nach mir gesucht. Ich komme ja erst immer um 11 Uhr rüber. Das tut mir leid, wenn ich gewusst hätte, drin hätte Herr Trimon gerufen, wäre er rübergekommen. Hier, ein bisschen Proben, Valeriana, ein bisschen Barbitursäure, Hopfenextrakt, Tinktur am Ende, also das ist Pfefferminz. Also, jedenfalls, Sie haben ein Tagessedativ und mit Herzsteuerung, mildes Einschlafmittel. Es ist ein Mittel, das meine Systolen irgendwie... Ja. Systolen sind unregelmäßig... Also Valacordin heißt das Präparat und Sie haben keine Bedenken. Ich bekomme das ist jetzt ein... Das ist ein mildes Einschlafen. Ein Tagessedativ mit Herzsteuerung, nicht? Das wird das wohl das Beste sein, dass wir das so hinbekommen. Ja, das andere, das ist ja fast nichts mehr drin. Das ist ein Mittel, da kann man ich kann eine Müllflasche geschafft werden. Was? Ja, das sieht das. Das habe ich auch nur in der Tasche. Das habe ich immer bei mir. Sehen Sie, das ist das Gleiche wie das und das. Und jetzt hatte ich in dem, vielleicht können Sie, dann geht das einfacher. Hatte ich jetzt geschrieben, den Brief wollten Sie ja lesen. Ich hätte gerne eine Primordialspritze genommen. Mein Klimakterium bekomme ich alle 6 Wochen. Ja, wissen Sie, es ist so, also zur Behandlung. Nein, also das Kind meiner Tochter könnte die Spritze hineinbringen. Die Behandlung, eine Behandlung, wenn Sie inhaftiert sind, findet grundsätzlich nicht im Polizeipräsidium statt, sondern nur in der Krankenanstalt in Stahlheim. Und ich glaube nicht, dass sich der Arzt da vorschreiben lässt, was er Ihnen gibt. Nein, aber das ist jetzt... Also da müssen Sie sich einmal aufnehmen lassen, die Krankenstation, nicht? Und der... Ich würde Ihnen das auch vorlegen, was ein Mittel geben nach... Sehen Sie, das ist Valacordin, ob ich das auch nehmen darf. Ja, ich verstehe gar nicht, dass ich das noch in der Tasche noch... Die Tasche war bei den Asylanten, und diese schöne Antwort von meiner Tasche etwas. Ich spreche seit 8 Tagen über die Tasche. Die wir benötigen, deshalb liegt die Tasche da. Aber Frau Brüne, Sie können also diesen Umschlag, der Sie in dieser Tasche befindet, gleich herausnehmen. Ich gebe das wieder zu den Effekten des anderen da. Ich behalte Sie das. Ja, das bleibt in der Tasche. Die Tasche wird ja wieder dann zur Effektenkammer entgeben. Aber den Umschlag, also den Kaufvertrag über den Volkswagen und einiges anderes soll sich noch in der Brieftasche befinden. Ich will das mal gegen was kann das Sie von sich aus sagen? Du wirst es also noch öfters vernehmen? Ja. Naja, sie soll sich das halt hin. Sie muss es ja also nach der Gefängnisordnung in jedem Fall abgeben. Und ich kann das ja wieder bekommen. Von dem Sanitäter. Es gibt mir keinen Menschen wieder. Legen Sie das in der Tasche, wenn Sie vernehmen werden. Legen Sie alles in der Tasche. Bringen Sie eben doch zu, dann ist sie ganz sicher. Danke. Wenn es in der Tasche drin ist, dann kriegen Sie es aber nicht da. Sie kriegen es zu der Sanitäter verabreicht, Ihnen die Medikamente jeden Tag. Aber in der Zelle oder irgendwo dürfen Sie keine Medikamente nehmen. Grundsätzlich nicht. Das wäre es alle. Das wäre alles. Ja, Sie wissen ja, kein Wissen. Ja, nun also, wir sind jetzt aber hier nochmal bei Ihrer Person, das andere wollen wir dann später feststellen. Sie haben also an diesem Abend Brüder getroffen und ich habe Sie gefragt, wann Sie die Ehe Kossi mit Brüne gebrochen haben. Die ist nie gebrochen worden. Sie haben aber gesagt, gestern oder wann es war oder am Freitag. Ja, das hat man angenommen. Es ist allgemein üblich, dass man das denn wohl annimmt, nicht wahr? Aber ich, in Wirklichkeit habe ich sie nie gebrochen. Ja, also im Scheidungsurteil muss jedenfalls drinstehen, dass Sie die Ehe Kossi mit Brüne gebrochen haben. Ich weiß, ja, sonst hätten Sie keine Ausnahmegenehmigung gebraucht, nicht so wie Sie mir erzählt haben. Ja, sicherlich, Herr Brüne war derjenige, der die Ehe kaputt gemacht hat, das ist schon richtig. Nicht zerstört hat. Ja, also ehewidrige Beziehungen allein, die bedingen noch nicht keine Ausnahmegenehmigung. Ja, also ich weiß es nicht. Er wollte jedenfalls noch viel eher heiraten. Wir haben nicht die Spanne von 10 Monaten im Ganzen eingehalten. Ich wurde im Februar geschieden und habe im November geheiratet. Ja, und dazu bedürften Sie eine Ausnahmegenehmigung, ja, weil Sie im November schon geheiratet haben. Diese Ausnahmegenehmigung ist ja nur erforderlich, wenn Sie die Ehe mit ihm gebrochen haben. Ja, das heißt, dass der Scheidungsgrund sozusagen war. Also jedenfalls ist Brüne an dem Scheitern der Ehe mit Kossi schuld. Ja, nur. Und Brüne haben Sie geheiratet im November 1953. Wie lange waren Sie dann mit Brüne zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre. Bis also Herbst 55. Nein, im April wurde das Haus aufgelöst. Waren Sie mal im April 56. Im April 56. April 56 ist das Haus aufgelöst worden. Und wann haben Sie sich um die Eigentumswohnung in der Karbachstraße bemüht? Ich hab mich um eine Wohnung bemüht, um überhaupt eine Bleibe zu finden. Ich war vorübergehend in Pasi bei einer Bekannten untergekommen mit all dem, was ich mit meinem Ehegut, was ich in die Ehe Brüne eingetragen hatte. Hatte die mich aufgenommen in einem leeren, großen Raum. Und von da aus habe ich täglich in München versucht. Ich habe sämtliche Makler abgelaufen und habe überall meine Wünsche kundgetan. Ich wollte eine Bleibe haben, wenn das Kind aus dem Internat kam. Ja, und dann kam sie zu der Eigentumswohnung in der Karbachstraße. Ja, dann, ich kam dann auch zu dem Makler Bachmeier. Der Inhaber ist Herr Überreiter und der fragte mich, wie viel Geld ich hatte. Ich hatte meine Sparkassenbuch bei mir, es waren 15.000 Mark ganz genau. Dann hat er mir aufgerechnet, was ich damit machen könnte. Und dann hat er mir einige Wohnungen gezeigt, unter anderem dann auch die Kaulbachstraße. Und die Kaulbachstraße bedurfte einer Anzahlung von 12.000 Mark. Die hatte ich aber nicht. Wenn ich das andere auch hätte machen wollen, wie er es vorschlug, um mich zu erhalten. Nämlich ein Appartement, 2 Appartements sollte ich kaufen in der Schellingstraße. Nicht kaufen, so Mietvorauszahlung gibt man da. Und das hat er alles festgelegt, wenn Sie Möbel dafür. Ja, geholfen. Und ich habe dann hat er gebürgt für mich praktisch und bei der Baukredit, dass ich den Rest dann zahlen würde, weil ich ja Besitz habe und Schmuck habe und Teppiche habe, Bilder habe, um etwas zu veräußern, um die erforderliche Anzahlungssumme von 12.000 Mark schon zusammenzubringen und meine Mutter vor allen Dingen hatte. Ja. Sie sagen, auf dem Sparkassenbuch waren damals 15.000 Mark. Mhm. Woher hatten Sie dieses Geld? Ja, das hatte ich alles zusammengetragen von alles Verkäufe, die ich gemacht hatte. Und ich habe Ikone verkauft, ich habe Fayancen verkauft, Teppich verkauft, alles Schmuck zum Teil verkauft, um eben Geld zu machen. Ich hatte, als ich zu Brüne kam, vielleicht in die Ehe, hatte ich 3.000 oder 4.000 Mark. Im Laufe der Jahre hatte meine Mutter mich weitgehend unterstützt, die Ehe Brüne weitgehend unterstützt, natürlich alles hinter dem Rücken der Brüder. Und das hatte ich alles gehortet, weil ich ja annehmen musste, dass das zu Ende ging. Warum haben Sie dann die Unterstützung Ihrer Mutter angenommen, wenn Sie es an sich nicht nötig hatten? Wieso hatte ich es nicht nötig? In Häuser Brüne war kein Pfennig Geld. Ja, dann mussten Sie doch die Unterstützung verbrauchen, konnten Sie nicht horten. Ja, nun, einen ganz kleinen Teil, dass das weiterlief, der Haushalt, das habe ich natürlich da hinein, aber was ich eben, Brüne vertrat ja alles. Das war ja kein Helfen. Innerhalb von eineinhalb Jahren 12.000 Mark horten, dazu mussten doch die Zuwendungen Ihrer Mutter erheblich sein. Nein, 12.000 war das ja nicht. Meine Mutter hat bei den 15.000 Mark, sind ja die 5.000 Mark von meiner Mutter, die sie mir gegeben hat, die fraglichen 4, 5, die zur Debatte stehen. Ich dachte, die 5.000 Mark wollte Ihr Mann, Brüner, haben Sie auch mal gesagt. Er ging Ihrer Mutter an um Geld. Ja, das außerdem, aber nicht von 5.000 Mark war nie die Rede. Von 1.000 Mark war die Rede. 1.000 Mark? Ja. Das habe ich ja nicht gesagt. Doch, das habe ich gesagt. Das weiß ich ganz klar. Das war 1.000 Mark, als ich das Netzkragen ihr dafür gab. Und darüber hinaus haben Sie 5.000 von Ihrer Mutter bekommen? Ja, 4, 5. Das ist ja heute das Streitobjekt bei meinen Brüdern. Weil sie meinen, das wäre ein Darlehen, sich auf den Standpunkt stellen, es sei ein Darlehen. In Wirklichkeit hat die Mutter es mir geschenkt. Ja, das haben Sie schon mal erwähnt, das Darlehen sozusagen, dass das ein Streitpunkt sei. Ja, ich will es nur zu Ihrer Erläuterung. Ja. Verständigung für mich. Das sind also 3.000 Mark waren auf Ihrem Konto, auf dem Sparbuch? Aber die waren nicht auf dem Buch, die hatte ich bei mir. Damals hatte ich doch gar kein Sparbuch. Ich weiß nicht, wann es kursiert sind. Also hier sind ein paar Sparkassenbücher von Ihnen sichergestellt worden. Das ist die Kreissparkasse Siegburg zunächst einmal. Ach, das hat überhaupt nichts zu sagen. Das ist das Geld meiner Tochter. 50 Reichsmark. Frau Hans Kossi Vera, geborene Kohlen. Ein Guthaben von 50 Mark. Am 7.12.1944. Gut, das dann gleich. Dann ein Sparkassenbuch der Kreissparkasse München. Frau Vera Brüne mit der Nummer 512.366. Es beginnt am 7. August 1957 mit einem Guthaben von 2.077,34 und endet am 5. November 1959 mit einem Guthaben von 4.177,71. Ein weiteres Sparbuch, die Fortsetzung desselben. Avira Brüner beginnt am 5. November 1959 mit einem Guthaben von 3.977,71 und endet am 21. August 1961 mit einem Guthaben von 3.139,10. Und dann muss ich noch weitergehen. Können Sie mir angeben, woher am 14. Mai 1960 die 4.000 Mark stammen? Ja, Wissen Sie das noch? Im Moment. 4. Mai. Das geht vielleicht aus meinem Tagebuch hervor.